اتفاق لأم المؤمنين وهي البريئة ربة العرض الحصين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Begrüße meine lieben Geschwister. Und inshallah, wie angekündigt, inshallah, werden wir werden wir einen Vortrag hören, reden wir jetzt über die glückliche Ehe. Wie kann man eine glückliche Ehe führen? Und es geht natürlich jeden an. Auch derjenige, der noch nicht verheiratet ist, der wird inshallah bald heiraten. Derjenige, der lange verheiratet ist, kann eventuell ja nie mit der einen oder anderen Information seine Ehe ja nie verbessern, verschönern und ja nie, oder islamischer gestalten. Die glückliche Ehe, liebe Geschwister, ist ja nie zweifellos. Die glückliche Ehe ist zweifellos die Ehe, die auf den islamischen oder auf islamischer Basis, yani, islamisch, auf den Islam basiert. Auf den Koran und die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn man das hört, dann ist es ein leichtes. Aber die Praxis und das Umsetzen ist die schwere Sache. Es zu sagen, yani, oft wenn die Leute, die Brüder und die Schwestern heiraten wollen, ja, bei mir ist das Wichtigste nach Koran und Sunna. Das sind ganz, ganz leichte Worte. Aber das umzusetzen und wirklich nach den islamischen Gesetzen eine Ehe zu führen, das ist eine schwere Sache. Das ist eine Sache, die über Jahre und Jahrzehnte hinweg und verschiedene, es wechselt. Es ist nicht gleich, wie man, auch von dem ersten Jahr der Ehe, ist es nicht gleich wie im fünften oder im zehnten Jahr oder nach 20 Jahren. Der Mensch ändert sich, Charaktereigenschaften ändern sich, die Lebensumstände ändern sich. Vielleicht war man am Anfang reich und dann ist man arm geworden oder andersrum. Ja, vielleicht war man am Anfang ein lieber Mensch und ist dann grob geworden und hart oder andersrum und so weiter und so fort. Deswegen, ist es wirklich in der Praxis eine gewaltige Sache. Und deswegen ist es ja auch im Islam oder bei Allah, also bei dem Schöpfer, ist die Ehe und die Familie, wie ich ja auch schon oft gesagt habe in anderen Vorträgen, eine gewaltige Sache bei unserem Schöpfer. Warum? Weil, wie ich ja nicht schon oft sagte, die Familie besteht ja aus Individuen, aus einzelnen Personen. Ja? Und die ganze Umma besteht aus Familien. So besteht eine Gemeinschaft aus Familien. Wenn diese Familien gut funktionieren, gut miteinander harmonieren, glücklich sind, islamisch handeln, dann ist auch die Umma gesund. Und dann kann man auch auf eine Blühezeit, sich erfreuen, die dann kommen wird für die Muslime. Aber wenn die Familien zerstört sind, unglücklich leben, nicht miteinander harmonieren, so viele Scheidungsvorfälle gibt und so zerstörte Familien, alleinerziehende Mütter oder Väter, dann ist auch die Gemeinschaft in einem sehr üblen Zustand. Und deswegen ist es auch wichtig für uns, dass wir immer wieder darüber mal reden. Und auch noch wichtiger, dass wir versuchen, diese Sachen auch wirklich in die Tat umzusetzen. Und nicht nur immer darüber zu reden. Weil unser Problem ist, dass wir oft über vieles reden, aber immer wieder nur darüber reden. Und es bleibt beim Reden. Und sehr, sehr selten oder vereinzelt praktiziert oder setzt ein Muslim oder ein gläubiger Mensch dies auch um in seinem Leben. Weil wirklich das Hören ist ganz einfach. Und ich glaube, das war Imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah, der große Hadith-Gelehrte, der Gelehrte von Al-Sunnah al-Jama'ah, der sagte zu einem anderen Gelehrten, der sehr viel nach Wissen strebte, aber das nicht umsetzte in seinem Leben. Sagt er zu ihm, ولما تخفي حجج الله عليك؟ Warum sammelst du Beweise, die gegen dich sind vor Allah am Tag der Auferstehung? Hey, zum Beispiel, es gibt ja nicht Wissen, es gibt Sachen, wenn man unwissend ist, dann entschuldigen die einen. Du bist zum Beispiel bestimmte Sachen im Islam, bist du unwissend, du wusstest nicht, dass das Pflicht ist oder dass das so ist oder eine Sünde ist oder wie auch immer, eine oder verboten ist. In manchen Sachen wird Allah dich entschuldigen und dich nicht bestrafen dafür oder zur Verantwortung ziehen, wegen deiner Unwissenheit. Natürlich gibt es Sachen, wo auch die Unwissenheit nichts nützt. Zum Beispiel einer beleidigt Gott. Der sagt, oh, ich wusste nicht, dass man das nicht darf. Nein, das geht nicht. Weil das steht im Widerspruch, dass du ja nie zu La ilaha illallah im Allgemeinen. Weil dazu gehört, dass du ein Gläubiger bist, gehört, dass du deinen Schöpfer liebst und verehrst und fürchtest. Bedingungen von, dass du überhaupt gläubig bist. Ich habe, können wir diese Sache, wollen wir vielleicht später machen? Okay. Weil dann vielleicht im Nachhinein, ja? Aber nie von dir. Sie sagt auch, ja. Das geht nicht. Es gibt Sachen, ja, da hast du auch keine Entschuldigung bei Allah. Wie zum Beispiel, Jani, dass man den Gesandten Gottes oder den Schöpfer oder die Religion beleidigt. Da gibt es keine Entschuldigung. Ich wusste das nicht und dass man das nicht machen darf. Das ist ja nicht logisch. Das ist eine Sache, Jani. Es kann nicht sein, dass einer seinen Schöpfer liebt und fürchtet und weil es nicht Bedingungen des Glaubens sind, dass du überhaupt gläubig bist, gleichzeitig beleidigst du den und sagst, oh, ich wusste das nicht. Das geht gar nicht. Das funktioniert, das ist ein Widerspruch. Deswegen, es gibt Sachen, die nicht entschuldigt werden können. Es gibt aber Sachen, die einen entschuldigen. Und dann sagt er, Jani, zu diesem Gelehrten, warum sammelst du diese Informationen? Du sammelst Informationen, die du nicht umsetzt. Das sind Informationen, die gegen dich sein werden. Weil du hast das Wissen darüber. Du weißt, dass das Pflicht ist und das Pflicht ist und das Pflicht ist. Und dass das verboten ist und das verboten ist und das verboten ist. Aber du handelst ja nicht danach. Das heißt, du sammelst dir selbst eine Anzeige nach der anderen. Du sammelst die Anzeigen und Anklagepunkte gegen dich. Das heißt natürlich nicht, ich war mit Abu Dujana vor einem halben Jahr in Marokko, in einer Moschee, und dann sagte der Imam, so, ich möchte nicht viel lernen, damit ich auch nicht zur Verantwortung gezogen werde. Okay, der hat das als Spaß, so, ich weiß nicht viel, deswegen bin ich auch befreit. Ja, vielleicht nicht so klar. Der hat ein bisschen Spaß gemacht, aber das geht natürlich auch nicht. Man sagt, nee, ich möchte nicht lernen. Weil der Prophet Muhammad, was er gesagt hat, nach Wissen zu streben, ist die Pflicht eines jeden Gläubigen. Nein, auf jeden Fall, wie gesagt, deswegen ist es für uns wichtig, liebe Geschwister, sei es dieses Thema oder jedes Thema, dass wir nicht einfach immer nur hören und reden, sondern dass wir wirklich versuchen müssen, unbedingt versuchen müssen. Sonst hat das gar keinen Sinn. Alles sinnlos. Wenn man das, was man lernt, nicht in die Tat umsetzt, nicht mal wenigstens versucht, in die Tat umzusetzen, und sich Mühe gibt, dann ist es absolut sinnlos und Zeitverschwendung und es sind Beweise gegen die Schöpfung. Der Koran zum Beispiel, du lernst Koran. Oder einer lernt Koran auswendig. Oder strebt nach Wissen. Und der handelt nicht danach. Er hat viel mehr Probleme, Yawm al-Qiyamah, als einer, der nicht so viel gelernt hat. Natürlich hat er auch, wenn der andere das gelernt hat, umgesetzt, hat er ganz andere Stufen im Paradies. Höhere Stufe, bessere Stufe, ist dem Schöpfer näher, dem Gesandten näher. Ja? Deswegen ist es natürlich besser. Das Beste ist zu lernen und umzusetzen. Das Beste, das ist auch der richtige Weg. Aber es zu lernen und dann nicht umzusetzen, dann wird der Koran dich anklagen am Tag der Auferstehung. Du hast ihn gelernt, du hast ihn verstanden, hast ihn aber nicht umgesetzt. Deswegen war auch der Mensch und der Weg der unserer rechtgeleiteten Vorfahren, der Salaf Saleh, der Sahaba und der Tabi'in, die Sahaba, wir haben den Koran gelernt, die haben 10 Ayats gelernt, in die Tat umgesetzt und dann die nächsten 10 gelernt. Bei uns, wir lernen den ganzen Koran auswendig und machen fast gar nichts davon. Und wie gesagt, deswegen ist das wirklich sehr, sehr wichtig, auch in dieser Hinsicht, weil wie gesagt, die Umma, wir brauchen eine Änderung in der Umma. Wir wollen eine Änderung. Aber die Änderung findet dann erst statt, wenn ich mich ändere. Wenn ich ein besserer Gläubiger werde. Ich Allah mehr fürchte. Ich mehr für die Umma mache. Mich einsetze. Und dann versuche auch das in meinem Haus, in meinem Staat umzusetzen. Das ist dein Staat, dein Haus, deine Wohnung. Ist dein islamischer Staat. Versuche dort, den Islam einzusetzen und mit dem Islam zu richten, das ist der Scharia, deine Gesetze sind in deiner Wohnung, mit deiner Frau, mit deinen Geschwistern, mit deiner Familie. Und danach, inshallah, haben wir, wenn wir das alle machen oder viele machen, inshallah befinden wir uns auf dem Weg, dass danach Allah uns auch yani, die Möglichkeit gibt, dass wir auch einen richtigen islamischen Staat haben, wo yani, mit menschlichen und moralischen Gesetzen geherrscht wird, wo das alles harmonisch miteinander yani, funktioniert. Deswegen, liebe Geschwister, ist es sehr, sehr wichtig, dass eine Ehe, wenn ein Ehepaar, wallahi, glaub mir, und ich sage es manchmal sogar, yani, manchmal einen Ungläubigen, einen Christen, Juden oder einen Götzendiener, im Allgemeinen, yani, mitbekommen hat, dass er Eheprobleme hat. Und ich habe gerade irgendwie, er erzählt es mir, sei es auf der Arbeit oder irgendwo oder unterwegs oder auf deiner Reise oder auf einem Schiff oder in einem Flugzeug. Und naja, ich sage dem, yani, oder nicht immer, aber im Allgemeinen, ich weiß, dass wenn die versuchen würden, yani, die islamischen Gesetze oder nach der islamischen Methode ihre Ehe zu führen, selbst als Ungläubige, sie hätten auf jeden Fall eine viel schönere Ehe und viel glücklichere Ehe. Sogar als Ungläubige. Also eine glücklichere oder eine bessere Ehe, das heißt nicht, dass sie glücklich sind oder alles perfekt ist oder gut ist. Ich meine nur damit, eine bessere Ehe als sie haben. Und bei uns natürlich erst recht. Wenn wir nach Koran und Sunna leben, subhanallah, zu Hause mit der Frau, die Ehefrau mit dem Ehemann und der Ehemann mit seiner Frau, wallahi, yani, das ist ein schöneres, viel, viel schöneres Leben und ein glückliches Leben. Und Allah Azza wa Jalla sagt im Koran über die Ehe, über die glückliche Ehe, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Und Allah, yani von den Zeichen Allahs, dass Allah Azza wa Jalla einen Mann und eine Frau yani zusammenbringt und sie yani zusammenleben lässt in einer Ehe. Und Allah Azza wa Jalla setzt selbst in diese Ehe, ich weiß nicht, warum Brüder reden oder lachen. Ich weiß nicht, warum. Ja, Achi. Taqi Allah, ja. Der Sahaba, yani so absolut unrespektlos, also respektlos was zu machen. Sie können dann lieber rausgehen, spazieren gehen, nach Hause gehen, irgendwas anders machen oder warten, bis der Vortrag zu Ende ist, dann kann man lachen und reden und sich yani hinlegen mit Bein auf dem Knie und Knie auf dem Bein und so. Ja. Und Allah Azza wa Jal hat ja in diese Ehe, in eine islamische Ehe, zwischen diesen Eheleuten Barmherzigkeit oder yani, steckbar oder yani, erfüllt diese Ehe mit Barmherzigkeit und Liebe. Allah Azza wa Jalla macht das. Yani Allah segnet dieses Ehepaar. Wenn sie natürlich auch nach den Regeln von Allah leben miteinander. Zu den allgemeinen Sachen, yani, die ganz natürlich sind, die jeder beachten muss. Und ich fange yani erstmal an, was die Männer angeht. Aber es gibt natürlich Sachen, die absolut identisch sind für die Frau auch. Yani, wie die Punkte, die ich jetzt sage. Und im Allgemeinen sollte der Mann subhanallah yani, auf eine Sache achten. Yani, der Schöpfer subhanahu wa ta'ala verlangt auch von uns, dass wir barmherzig sind. Gnädig sind zu den Menschen auf der Erde. يَرْحَمُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ هُوَ فِي السَّمَاءِ. Seid gnädig, barmherzig zu denjenigen, die auf der Erde sind, so wird derjenige zu euch gnädig und barmherzig sein, der im Himmel ist. Wunderschöne Hadith, subhanallah. Und darüber gibt es viele Hadith, so ähnliche Hadith. Sei gnädig, sei du gnädig und barmherzig. Und das ist ja nicht auf die Ehefrau bezogen. Und nicht auf den Ehemann alleine. Das ist ja ein allgemeiner Hadith. Sei barmherzig und gnädig zu denen, die auf der Erde sind, so wird derjenige zu dir gnädig sein und barmherzig sein, der im Himmel ist. Schöner Hadith, wenn man ihn hört, schöner Hadith, wenn man ihn spricht und ganz besonders ein schöner Hadith, wenn man ihn praktiziert. Ar-Rahimun, yarhamhum ar-Rahman. Die Gnädigen, mit denen wird der Allerbarmer gnädig sein. Ein anderer Hadith ungefähr. Die Gnädigen oder die Barmherzigen, mit denen wird der Allerbarmer gnädig sein oder barmherzig sein. Und dann schöne Worte, schöne Hadithe und besonders schön, wenn man sie praktiziert. Und dann, darüber gibt es wirklich viele Hadithe, die man einfach so nennen könnte jetzt. Aber es reichen ja nie diese zwei zum Beispiel. Zum Beispiel soll man sich darüber Gedanken machen, über diese Hadith. Wenn Allah von dir verlangt, dass du gnädig und barmherzig, mild sein sollst zu den Geschöpfen Allahs auf dieser Erde, dann ist es ja eine absolute Logik, ohne sie zu erklären oder erklären zu müssen, dass man dann zur Mutter, zur Mutter oder zum Vater, zum Bruder oder zur Schwester, zu den Kindern oder zu der Ehefrau erst recht gnädig und barmherzig sein muss, oder? Gnädig muss man nicht unbedingt erklären. Das versteht sich von selbst. Weil der Khair und der Birr fil Aqrabina Aula ist ja nicht die Güte ist ja nicht zu den Verwandten bevorzugt als vor denjenigen, die dir weit wegstehen, die du nicht kennst oder die nicht mit dir verwandt sind. So ist die Güte und die Barmherzigkeit den Personen, die dir nahestehen, bevorzugt. Sei es in der Dauer, sei es in den Charaktereigenschaften, sei es in der Großzügigkeit, sei es in der Spende, auch in der Dauer. Was sagt Allah zu seinem Propheten im Koran? Und rufe deinen Nächsten oder warne die dir am nächsten stehen. Und warne diejenigen, von deiner Aschira, von deinem Stamm, von deinen Verwandten, die dir am nächsten sind. Das heißt, die haben das erste Recht, dass ich zu denen, dass ich sie rufe zu Allah, dass ich sie einlade zum Paradies, dass ich sie warne vor der Hölle. Deswegen sagt Allah Azza wa Jalla was? In Surat Tahrim, Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wo die ihr glaubt, bewahrt oder beschützt euch an erster Stelle dich selbst, deine eigene Seele, und daraufhin wehen deine Familie vor dem Höllenfeuer, dessen die Bewohnersteine und Menschen sind. Dann ist es ja logisch, wie gesagt, dass die Ehefrau oder der Ehemann erst recht davon betroffen sind, dass ich zu denen gnädig und barmherzig bin, bevor ich es zu den anderen sein soll. Allah sagt in Surah Al-Baqarah, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا und spricht zu den Menschen gute Worte. Zu den Menschen allgemein. Gläubig, ungläubig, ja, auch zu den Ungläubigen. Sprich gute Worte. Du kannst deinen Nachbarn sagen, wie geht es Ihnen oder schönes Wochenende, geht es Ihnen gut oder brauchen Sie Hilfe, soll ich Ihnen helfen, tragen helfen? Du kannst ihnen schöne Worte sagen, wenigstens das Wort, weil es auch die Einladung zum Islam ist. Damit er sieht, was unser Glaube wirklich ist. Deswegen, und wenn es so ist, dass Allah mir befiehlt, ich soll zu den Menschen, sogar zu den Feinden oder zu den Ungläubigen, sagen wir mal, zu den Ungläubigen, gute Worte sprechen, wer ist am ehesten davon betroffen, dass ich erst recht mit ihm gute oder besonders gute Worte spreche? Meine Ehefrau und für die Frau ihr Ehemann. Ja, das sind die allgemein logische Sachen, worauf wir achten müssen als Muslime, liebe Geschwister. Allgemein, Allah Azza wa Jalla liebt es. Allah liebt es. Und Allah wird diejenigen beschützen am Tage der Auferstehung, unter seinen Schatten stellen, unter den Schatten seines Throns stellen, die sich für Allah lieben. Einfach Muslime. Allgemein Muslime, du liebst einen Bruder, der in China lebt. Du hast ihn noch nie gesehen, du weißt, er ist Muslim, du liebst ihn für Allah. Nur weil er gläubig ist, weil er Allah fürchtet, weil er Allah liebt, weil er ein gläubiger Mensch ist. Du liebst ihn. Wie ist es erst dann, dass du deine eigene Ehefrau, wo du Verantwortung trägst über sie, und Allah wird dich über sie fragen, zur Verantwortung ziehen. Wie sollst du dann zu dieser Person sein? Wie soll dann die Liebe sein? Erst recht, weil Allah sich auch in ihr Segen und Liebe gesetzt hat. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Allah hat zwischen euch Barmherzigkeit und Liebe gesetzt oder geschenkt. Deswegen, liebe Geschwister, sind das Sachen, die allgemein sind, Aber, wie ich am Anfang erklärt habe, die dann ganz besonders in der Ehe, in der Familie, erst recht gefordert sind. Welche Verpflichtung hat der Mann überhaupt gegenüber seiner Frau? Zu den größten Verpflichtungen, die er seiner Frau gegenüber hat, ist zum einen, dass er sie zum Guten oder ihr das Gute gebietet oder zum Guten auffordert und das Schlechte verbietet, damit sie Allah näher kommt, damit sie nicht in die Hölle geht. Natürlich gehört zu den großen Pflichten des Mannes, dass er für sie ihren Lebensunterhalt zahlt. Das ist eine Pflicht, die Allah Azza wa Jal auferlegt hat. Auch wenn du ein Bedürftiger bist und deine Frau eine Millionärin, so hast du die Pflicht, ihr ein Dach über den Kopf zu finanzieren, ihre Kleidung zu kaufen. Ja, da gibt es natürlich spezifisch, ich würde zu lange brauchen, wenn ich darüber jetzt erzählen will, wie viele Kleidungsstücke im Jahr, einmal Winter, einmal Sommer zum Beispiel und so weiter und so fort, so speziell, ganz besonders, was man ausgeben muss und so weiter. Aber das würde zu viel Zeit nehmen und deswegen versuche ich das einfach allgemein zu halten. Auf jeden Fall hat der Mann die Pflicht, der Frau einen Kauf über den Dach zu finanzieren, ihre Klamotten, ihre Nahrung, die sie braucht. Und wenn sie zum Beispiel unbedingt einen Arztbesuch braucht und so, da gibt es auch in bestimmten Sachen auch Meinungsverschiedenheiten. Ob das auch dazu gehört oder nicht dazu gehört und so weiter. Dann ändert sich das natürlich auch über die Möglichkeiten des Mannes. Das muss man auch darum beachten. Da will ich natürlich auch nicht tief in diese Sache hineingehen. Aber das ist der Mann, liyunfiqdu sa'atin min sa'ati, sagt Allah im Koran. Derjenige, der Nafaqa gibt, der seine Frau den Unterhalt zahlt und ihr Lebensunterhalt zahlt oder finanziert, Allah verlangt von ihm, so wie seine Möglichkeiten es die gegeben sind. Das heißt, wenn einer, der bedürftig ist, der muss dafür sorgen, dass eine Frau einen Koffer im Dach hat, sei es auch eine Garage. Seine Pflicht. Wenn er nicht mehr hat, als nur, dass er ihr eine Garage mietet, dann ist es seine Pflicht. Allah verlangt nicht mehr von einer Seele, als sie vermag. Wenn er natürlich reich ist, muss er mehr ausgeben. Je mehr er hat, desto mehr muss er auch ausgeben. Besonders wenn sie auch von einer reichen oder von einer besonderen Familie kommt. Ja, da gibt es auch wie gesagt, ich möchte nicht zu viel darüber reden, weil das wirklich dann wirklich weit wird und zu viel Zeit nimmt. Aber wenn du reich bist, dann kannst du nicht deine Frau ein Wohnmobil sagen, wir müssen so leben. Und so, man muss schon gerecht sein. Und man muss den Nafaqa geben, so wie Allah dir die Möglichkeiten gegeben hat. Du kannst dann selber so leben. Und du kannst nicht sagen, du musst dein Brot essen. Mit Wasser, wir müssen so leben. Vielleicht bist du geizig, vielleicht ist es auch so, Allahu a'lam, aber du kannst nicht deine Frau dazu zwingen, so richtig auf allererste Basis zu leben, obwohl dir Allah ganz viel gegeben hat. Oder obwohl du die Tochter eines Königs gehabt hast, beispielsweise. Und sie dann so behandeln. Es sei denn, du hast nicht mehr Möglichkeiten. Aber wie gesagt, es reicht ungefähr, dass man ungefähr weiß. Man soll so den Unterhalt so finanzieren, wie Allah dir die Möglichkeit gegeben hat. Und man soll fair sein und man soll allgemein großzügig sein. Weil Muhammad Sassim war großzügig und allgemein, Allah liebt, Allah ist großzügig und sein Gesandter war großzügig und Allah liebt die Großzügigkeit. Wenn man eine Ehe gerade beginnt, gerade am Anfang einer Ehe, liebe Geschwister, ist es wichtig, weil man noch keine Kinder hat. Und die Frau ja oft zu Hause ist und meistens, wenn sie nicht arbeitet oder wenn sie selten arbeitet oder viel zu tun hat, dann soll man versuchen, und besonders der Mann soll versuchen, seiner Frau auch ein bisschen Abwechslung zu geben und auch Aufgaben zu geben. Ja, dass du sagst deiner Frau, ich möchte, weil du musst dir gehorchen. Und wenn du verlangst von ihr nicht schlechtes, sage ich, ich möchte, dass du gerne 20 Seiten Koran am Tag liest. Ja, dass man das auch möchte und dass man das auch macht und dass man auch Sachen mit ihr zusammen macht. Weil wenn deine Frau, sobald deine Frau Kinder hat, Die hat ja einen Fulltime-Job. Ja? Die hat überhaupt keine Zeit mehr. Mit Kind ja, nee, oder mit Kindern, dann ist man wirklich, wenn die Masche auch nicht möge, aber unsere Schwestern belohnen. Bruna ist ein sehr, sehr schwerer Job, als Mutter zu leben. Als Mutter ja nie so für Kind und Ehemann und alles so ja, nee, machen, ist ein richtiger, so ein Knochenjob ist das. Richtiger harter Job. Deswegen ja nie, aber wenn man davor lebt, ja, bevor man Kinder hat, dann soll man wirklich versuchen, der Frau Aufgaben zu geben, dass sie ja nie ihre Zeit nützt. Warum? Weil danach hat die keine Zeit mehr. Sobald Kinder da sind, hat die kaum noch Zeit. Dann soll die vorher, die soll versuchen, Arabisch zu lernen, Koran zu lernen und versuche du irgendwie dafür dahin zu arbeiten, dass sie Koran lernt, dass sie Arabisch lernt. Weil sie wird deinen Kindern das beibringen. Und wenn sie dann Kinder bekommt und die kann weder Arabisch noch Koran noch dies noch jenes, dann weißt du, wie viel sie deinen Kindern beibringen kann. Sehr wenig. Ich versuche die Möglichkeiten zu öffnen. Sei es mit einer Hijra und dann, dass ihr das lernt, sei es dann über Internet, sei es bezahle eine Lehrerin, die zu dir nach Hause kommt. Versuche ihr irgendwie Möglichkeiten zu geben. Das ist zu deinem Vorteil, weil die wird deine Kinder erziehen. Die wird deine Kinder lehren. Ja, und erziehen und so weiter. Und deswegen, wenn die nichts kann und nichts gelernt hat, dann wird das auch schlecht für dich sein und für deine Kinder. Und allgemein für die Familie. Dann wird das weniger Segen sein in solch einer Familie. Deswegen, ich versuche, ihr ihren Tag zu füllen, dass ihr zum Beispiel morgens oder abends zusammen Hadithe liest, von Riyadus Salihin oder Bukhari oder so. Jeden Abend lesen wir eine halbe Stunde Hadithe und dann machen wir ein bisschen Fiqh. Alhamdulillah, auch wenn man kein Deutsch kann, dann kann man Türkisch oder Englisch oder Französisch oder Deutsch. Es gibt alhamdulillah schon viele Übersetzungen in vielen. Dann lernt man zusammen, wie macht man das Gebet richtig? Auch diese Fragen über Periode, über dieses, über viele Sachen. Ja, nee, dann soll man das mit der Frau zusammen lernen oder sie soll das lernen und man soll auch allgemein die Ehe dann so gestalten, dass man auch zum Beispiel, wir lesen 20 Seiten Koran am Tag, dann haben wir jeden Monat einmal den Koran durch. So eine Sunnah, der Prophet. Und dann liest den Koran in einem Monat oder liest den Koran in 7 Tagen und so weiter. Ja, nee, und dass man dann zum Beispiel, als wenn man, wie Allah sagt im Koran, in Surat al-Mutaffifin, auf jeden Fall für die Tanafis und Mutanafis. Und bei diesen guten Taten und bei der Anbetung, da soll man miteinander wettstreiten. Dann wettstreite du auch mit deiner Frau in den guten Taten. Alhamdulillah, ich habe den Koran schon zu Ende gelesen. Ja? Nicht, dass man das damit prahlt oder so, aber wo bist du dran? Alhamdulillah, ich bin schon einen Schuss weiter. Ja? Und so, dass man wettstreitet in guten Taten. Mit der Ehefrau auch. Weil das ist Spaß, das ist Harmonie drin und man macht gute Taten und man lernt. Man rezitiert den Koran besser und so weiter und so fort. Eine wichtige Sache auch, dass die Brüder Geduld haben und Geduld lernen. Besonders wenn die Frau in bestimmten Situationen ist. In bestimmten Situationen ist, die für die Frau normal ist von der Schöpfung Allahs Azza wa Jalla, dass sie zum Beispiel gerade ihre Periode hat oder ihr Wochenbett hat oder andere Situationen, in denen sie zum Beispiel vielleicht einfach gestresst ist durch Familienprobleme, durch die Eltern, durch andere Sachen, die im Leben passieren können. Dass der Mann auch Geduld lernt, in diesen Augenblicken nicht jede einzelne Sache und nicht jede Kleinigkeit dann darauf einzugehen und du hast dann das nicht gemacht und dieses und warum ist das so und warum ist das Essen noch nicht fertig und warum ist das und nicht, man muss ein bisschen Geduld lernen. Man muss dann auch lernen, wenn die Frau gerade ihre Periode hat oder ihre, dass sie vielleicht ein bisschen anders drauf ist, vielleicht zu schnell überhastet reagiert oder vielleicht ein Wort sagt, was nicht ganz, natürlich nicht so schlimm wird, aber sich halbwegs angreift oder ein Widerwort gibt, dann soll man auch diese Situation, wie die Gelehrten sagen, achten, dass man in diesen Situationen ein bisschen mehr Geduld übt. Dass man einiges, sagen wir mal, durchgehen lässt, was man normalerweise vielleicht nicht macht. Und dann soll man sich einfach erinnern an Umar radiallahu anhu. Umar, wenn er auf eine Straßenseite geht, wie Prophet Muhammad sagte, der Satan sieht ihn, der haut ab auf die andere Straßenseite. Obwohl Umar ihn nicht sieht. Der hat Angst, die haben Angst vor ihm. Schaut Umar, da kam ein Sahabi, der geht zu Umar, der will sich beschweren. Meine Frau, die muckt auf, ja? Meine Frau macht mir Probleme, ist ungehorsam oder schreit mich an oder so. Was soll ich mit dieser Frau machen? Der geht zu Umar, will gerade klopfen. Was hört er? Der hört, dass die Frau von Umar, der schreit Umar an. Umar, der Löwe, vor dem die Europäer, die Römer haben von ihm gezittert, wenn die Umar gehört haben. Ja, die hört dann, die Frau. Frau von Omar, schreit Omar an. Dann hat er was gemacht, da hat er sich umgedreht, ist weggegangen. Wenn die Frau von Omar, von Emir Lomin, ihn anschreit, na, dann ist alles vorbei, dann ist alles okay. Ja, ja nee, man kann, das soll natürlich nicht eine Einladung sein, dass die Schwestern jetzt Baseballschläger rausholen und dann ist es, halas, wenn das mit Omar, dann mach ich das auch mit meinem Mann. Na, so nicht natürlich. Aber, ja, nee, wenn die Frau, Mann ja, in ihrer Periode oder im Wochenbett oder, ja, nee, gerade gestresst ist, Probleme hat oder so, dann soll man manchmal ein paar Sachen durchgehen lassen. Weil die Frau auch eine andere Schöpfung ist und die Frau wurde aus der krummen Rippe erschaffen. Ich kenne diese Sachen. Ja, nee, da soll man auch ja, nee, ein paar Kleinigkeiten oder Sachen durchgehen lassen. Allgemein soll man Kleinigkeiten manchmal durchgehen lassen. Was ist auch? Nein, dann soll man ja nicht, wie gesagt, auf diese Sachen achten und dann Geduld auch üben. Im Allgemeinen soll man Geduld üben, weil so funktioniert eine Ehe nur. Du bist mit einem anderen Menschen zusammen. Dieser andere Mensch, sobald du ihn heiratest, dann am Anfang zeigt sich jeder Mensch von der besten Seite. Ja, das ist normal bei den Menschen. Aber in einem Eheleben wirst du die andere Person nach einem Jahr, zwei Jahren, fünf Jahren so gut kennen, wie du dich selbst fast kennst. Du siehst alles von ihm, du hörst alles, jede Sache. Wie der im Schlafzimmer ist, wie der in der Küche ist, wie der redet, wie der alles hört, wie der telefoniert, wie der mit anderen ist. Mit jede Kleinigkeit kennst du fast von ihm. Dann ist es ja klar, dass du auch dann seine Fehler und seine Schwächen kennenlernst. Ja? Und kein Mensch ist ja nie fehlerfrei. Wie der Prophet Muhammad sagte, der Sohn Adams, jeder Sohn Adams ist sündhaft oder hat Fehler. Und die Besten unter ihnen sind jene, die bereuen, die ihre Fehler bereuen oder zurückkehren. Deswegen ja nicht, soll man, so wie du ja nicht auch Schwächen und Fehler hast, sollst du ja nicht auch wissen, dass die andere Person in der Ehefrau auch Fehler hat und Schwächen hat. Und dann sollst du versuchen, ja nicht, dass sie ja nicht stärker wird, auch in diesen Schwächen, dass du ja nicht versuchst, was sind die Möglichkeiten, damit die diese Fehler nicht mehr macht oder diese Sünde nicht mehr macht. Dass sie Vorträge darüber hört, dass du sie ermahnst, dass du ja nicht versuchst irgendwelche Tricks, irgendwelche logischen Sachen anzuwenden, irgendwelche Sachen, sie zu warnen und so weiter, dass sie diese Sachen nicht mehr macht, genauso wie sie dich warnen sollte. Von deinen Fehlern oder von deinen Schwächen und so weiter. Und dann soll man über bestimmte Sachen hinwegsehen und nicht bei jedem Mal darüber reden und nicht jedes Mal diese Themen rausholen. Und nicht jede Diskussion immer weiter diskutieren, das ist auch ein Problem, das wir haben, dass eher Leute zu viel diskutieren. Diskutieren und immer weiter, ja und wenn und aber und so, diskutieren eine Stunde. Und Diskussion meistens führt zu was? Führt zu Streit und führt dann zur Eskalation. Es kann nur, meistens nur noch schlimmer werden. Deswegen soll man, wie gesagt, nie Geduld üben in einer Ehe. Du bist mit einer fremden Person, das ist nicht dein Bruder, nicht deine Schwester, wurde anders erzogen, hat andere Umgebung gehabt, andere Eltern gehabt. Ja, ist eine andere Person, die ist anders aufgewachsen, du musst mit dieser Person klarkommen. Und deswegen ja nicht, soll man versuchen, unbedingt Geduld zu üben in einer Ehe. Der Mann soll auch unbedingt, liebe Geschwister, arbeiten gehen und raus aus dem Haus gehen auch mal. Es gibt leider Brüder, beide Extreme sind extrem schlecht für eine Ehe und Extreme sind immer schlecht, weil die immer entweder immer in zu schlechten Wegen führen. Sei es in der Rede, sei es im Umgang mit den Menschen, im Allgemeinen. Extrem zu sein in einer Hinsicht ist immer schlecht. Deswegen, auch in der Ehe, ist es wichtig, dass der Mann zu Hause ist und Zeit mit der Familie verbringt. Und es ist wichtig auch, dass er rausgeht aus dem Haus. Warum? Weil wenn du rausgehst und arbeiten gehst oder verreist und arbeiten gehst und so weiter, dann wird sich auch da zu Hause jemand vermissen und sich nach dir sehnen. Und genauso du auch. Du wirst ja nicht, wenn du deine Familie, deine Frau, deine Kinder nicht gesehen hast, wirst du dich ja nicht auf sie freuen, wirst du die vermissen. Anders ist es, wenn du 24 Stunden zu Hause klebst, wie eine Frau, weil du nicht arbeiten gehst, Sozialhilfe, dies, das, dann klebst du zu Hause. Natürlich hat man dann Probleme, mehr Probleme und man geht sich auf Keks und so weiter. Absolut logische Sache. Weil schaut man auf Sachen, die man vorher gar nicht gesehen hat. Deswegen passiert das auch oft bei Leuten, die dann in Rente gehen. Bevor sie in die Rente gehen, die gehen immer raus, die haben auf viele Sachen gar nicht geachtet. Auf einmal, der kommt dann wieder, jetzt hat er jetzt in Rente gegangen, auf einmal hat er ganz viel Zeit. Und der kommt nach Hause, hey, warum ist diese Vase da? Da sagt die Frau, diese Vase steht seit 20 Jahren schon da. Er ist ihm vorher nicht aufgefallen, weil er war früher, war der beschäftigt und hatte andere Sachen zu tun. Warum ist dieser Eimer steht da und nicht da? Der steht schon seit Jahren dort. Weißt du, also dann achtet man auf viele Sachen, auf die man vielleicht gar nicht achten würde, wenn man beschäftigt ist. Man hat gar keine Zeit dafür. Du bist Jenny erschöpft von der Arbeit und so weiter und so fort. Deswegen ist es wichtig, dass man Jenny nicht in einen dieser zwei Extreme fällt. Man soll weder einer sein, der die ganze Zeit draußen ist, Arbeit oder draußen, danach geht er Kaffee und danach geht er in Moschee und dann bleibt er mit Brüdern und so und dann kommt er vielleicht nur zum Schlafen nach Hause. Das ist absolut tödlich und eine schlechte Ehe. Und eine schlechte, verantwortungslose Sache des Ehemanns. Und das andere Extrem, die ganze Zeit zu Hause rumzuhocken, ist auch schlecht für eine Ehe, für eine glückliche Ehe. Ja, der Mann soll rausgehen, er soll arbeiten und wenn man natürlich schon darüber redet, der Mann soll arbeiten gehen, dann muss ich dazu noch erwähnen, dass Allah Azzawajal Erhabene hat dem Ehemann diese Führungsperson gegeben, auch weil er für sie ausgibt. Weil er für sie, Allah Azzawajal sagt, على النساء بما فضل الله بعضهم بما فضل الله به بعضهم على الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم الله عز وجل أن يهدي منع oder beziehungsweise die Eifel sagen, Arrijano, die Männer haben die Oberhand oder sind die Führungspersonen gegenüber den Ehefrauen, weil Allah die einen vor den anderen vorgezogen hat, ungefähr mit meinen Worten diese schwache Übersetzung, aber ich versuche mit meinen Worten, und für das, was sie für sie ausgeben, finanzieren. Ja, das heißt, Allah Azzawajal hat dich als Führungsperson gemacht, für bestimmte Dinge, die er bei dir bevorzugt hat, bei dem Mann, dass er eine Führungsperson ist und dass er eine Ehe oder bestimmte Sachen besser führen kann und besser leiten kann, wie das auch in anderen Sachen ist, und für das, was sie auch ausgeben für diese Frau. Deswegen hat dir diese Führungsperson auch gegeben, ein Grund dafür ist auch, weil du sie finanzierst, weil du ihren Lebensunterhalt zahlst. Und wenn ein Mann das nicht macht, dann verliert er, wie die Gelehrten sagen, verliert er von seiner Führungsperson. Dann verliert er einen Teil seiner Führungsperson. Und ich sehe das auch, und ich habe das von meinen Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren gesammelt habe, oft gesehen, dass Brüder, die nur Jahre, über Jahre hinweg nur auf Sozialhilfe leben, Hartz IV und so, dass die Frau, die fühlt, die braucht dich gar nicht unbedingt, ob du da bist oder nicht. Ja, wenn die Frau sieht, du bist die ganze Zeit nur auf Hartz IV und wenn du weg bist, dann kommt auch Hartz IV und sie lebt auch ohne dich ganz normal. Sie braucht dich gar nicht. Ja? Anders ist das, wenn die weiß, boah, der Mann geht echt um 6 Uhr morgens in der Kälte, in der Hitze raus und geht zur Baustelle und arbeitet und fastet vielleicht im Ramadan sogar und so, damit es dir gut geht. Damit er dir deine Hajj finanziert, damit er deine Wohnung bezahlt, dir Kleidung kauft und so, dann ist auch die Ehe harmonischer. Dann weiß sie auch, dann schätzt sie diese Sache auch. Dann schätzt sie dich als Mann eher, dass du auch ein Mann bist, weil Allah dich dazu verpflichtet hat. Eher, als wenn du diese Sache nicht machst. Na, eine andere Sache, liebe Geschwister, auch auf die ich hindeuten will, ist, dass der Mann oft eine Sache unterschätzt oder beziehungsweise einer Sache keinen Wert gibt. Und zwar, dass der Mann sich auch schön machen soll für seine Ehefrau. Sich ein Mann auch pflegen soll für seine Ehefrau. Es gibt ich sehe das wirklich sehr, sehr oft, dass Brüder, mashallah, sportlich sind, die gehen Fußball spielen oder gehen Boxen oder sagen wir mal Fitnesscenter oder wie auch immer, die machen Sport. Ja. Und sind mashallah gut gebaut oder zumindest Spanner, kommen sie in ein Jahr verheiratet, sehen sie aus, als wären sie im 9. Monat schwanger. Nein, das geht nicht, subhanallah. Allgemein gibt es über Hadith darüber, wo ihr da auf jeden Fall Sunnah. Und dann ein da werden Menschen getadelt, bei denen der Bauch so, yani, die dick werden. Das ist nicht gut islamisch. Nicht islamisch. Sei denn es mit Krankheit verbunden oder anderen Sachen. Oder man kann wirklich überhaupt nichts dafür. An die krankheitsbedingt oder auch. Aber im Allgemeinen, das soll nicht so sein. Früher hast du dich yani, in der Jahiliya für eine Fajira oder eine Käfer hast du dich schön gemacht. Und jetzt hast du eine schöne, edle, muslimische Frau. Und bei der ist dir egal, ob du geduscht hast seit drei Wochen oder nicht. Kommst du nicht vom Training, nass geschwitzt und ich dusche morgen. Ja, das geht nicht, subhanallah. Dann, du willst auch nicht, dass deine Frau yani, mit Zwiebelparfüm und so yani, vor dir geht und so. Ja? Deswegen, yani, der Mann soll sich für seine Frau, und das ist auch ähnlich, weil bei den Salaf war das so. Der Prophet hat das Siwak benutzt, Sahaba, Abdullah ibn Mas'ud und so. Manche haben vor, bevor sie zu Hause reingegangen sind, das sind unsere Vorfahren, unsere Vorbilder. Bevor der zu Hause reingeht, der holt sein Siwak raus, putzt seine Zähne, dass er einen schönen Mundgeruch hat, dass er also einen schönen Mundgeruch hat, dass er gepflegt ist. Manche haben sich gekämmt, bevor er nach Hause reingeht. Für seine Ehefrau, für seine Familie. Und das sind ja nicht unsere Vorbilder, die Sahaba. Warum? Damit man eine glückliche Ehe hat. Yani man soll versuchen, yani immer nicht nur ein Parfüm, wenn du rausgehst, damit die Leute sagen, oh, du bist super oder die Brüder in der Moschee. Nein, Parfüm immer zu Hause. Bevor du ins Bett gehst, bevor allgemein zu Hause, dass du gut riechst, dass du yani, auch wenn yani, so zu Hause einen Jogginganzug anziehst oder wie auch immer, oder ein Pyjama, versuch yani gepflegt oder schön auszusehen. Oder deine Haare zu kämmen oder zu frisieren für deine Ehefrau. Das ist auch eine wichtige Sache, die viele vernachlässigen. Na, oder dass man auch zum Beispiel trainiert. Yani es ist eine gute Sache, man sieht ja auch manche Brüder, mashallah, die richtig gut trainieren und pumpen und so, mashallah. Es ist gut einerseits, wenn sie es allgemein für den Islam machen oder dass er ein starker Muslim ist, ja, weil Allah also liebt den starken Muslim lieber als den schwachen Muslim, zum einen. Zum anderen ist es gut, auch wenn er es zum Beispiel macht, damit er auch seine Familie gewählt, wie er möchte auch, dass seine Familie sich für ihn schön macht. Anders ist das natürlich, wenn er es macht, damit er angibt und damit ihn die Frauen draußen sehen und sowas, was er für Muckis hat und so, dann ist das schlecht. Dann ist das schlecht. Warum? Weil dann, und das führt leider oft zu Hochmut. Ja, dass man denkt, boah, ich bin stark, ich sehe Hammer aus und dies und das. Das führt oft zu Hochmut, da muss man aufpassen. Weil ihr wisst ja nie, derjenige, der einen kleinen Hochmut in seinem Herzen hat, kommt nicht ins Paradies, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte. Eine wichtige Sache, liebe Geschwister, im Allgemeinen in der Ehe, ist, dass der Ehemann yani versuchen soll, seine Frau zu helfen, ins Paradies zu kommen. Ja? Wenn du sie wirklich liebst, auch die Frau, der Ehemann natürlich, dann soll man versuchen, yani der größte Beweis für die Liebe ist was? Dass du oder dir Mühe gibst, dass deine Ehefrau oder für die Ehefrau, dass der Ehemann ins Paradies kommt. Dass du ja vielleicht die Türen öffnest, zum Beispiel weißt du, da gibt es eine Koranschule, okay, ich fahre dich inshallah dahin. Da gibt es einen Vortrag für Schwestern, jede Woche Samstag, Sonntag, ich fahre dich dahin. Oder irgendwie das zu regeln, oder eine Schule zum Beispiel über Internet zu lernen mit Schwestern, auch wenn das Geld kostet, finanzier du das. Das ist ein wahres Zeichen, dass du deine Frau liebst. Warum? Weil du willst das Allerbeste für sie. Dass sie ins Paradies kommt, dass ihr Herr mit ihr zufrieden ist. Und dazu gehört auch, dass der Ehemann yani versucht, dass sie einen guten Draht und eine gute Pflege führt zu ihrer Verwandtschaft. Dass sie ihre Eltern besucht. Ja? Und auch wenn man, yani, es gibt ja auch Probleme, Schwiegereltern und so, was ja bekannt ist von der Schwiegermutter und so. Aber trotzdem, yani, ein Mann darf seine Frau nicht yani, verbieten, zu ihren Eltern zu gehen, ihre Eltern zu besuchen. Im Gegenteil. Es gibt ja ganz besondere, ganz, ganz schlimme Fälle. Yani, ich kenne so einige Fälle auch, aber dann gibt es Ausnahmefälle. Bei ganz, ganz schlimmen Situationen. Yani. Aber im Allgemeinen soll ein Mann nicht verbieten, seine Frau, ihre Eltern zu besuchen, sondern im Gegenteil. Er soll die dazu aufmuntern und, oder sogar selber fahren und selber bewegen, dass sie ihre Familie besucht. Weil yani, das sonst eine sehr, sehr große und schlimme Sünde ist, die Verwandtschaftsbande zu zerreißen. Er soll ihr helfen. Im Gegenteil, yani, passiert es leider heutzutage, Dass ja nie, hey, deine Eltern handeln nicht islamisch oder deine Eltern sind keine Muslime oder deine Eltern ja nie, haben was gegen meinen Bart oder deine Eltern dies oder nein. Ja nie, wenn es seine Probleme gibt, dann okay, man muss immer gucken, ja nie, wie die Situation ist, dann wenigstens die sollen gehen. Du musst ja nicht, das sind nicht deine Eltern, du musst nicht unbedingt mitgehen. Es ist auch gut, wenn du einen guten Kontakt pflegst zu ihnen. Ja, oder so zum Beispiel, du willst ja, wenn du wirklich deine Frau liebst oder die Frau, ja nie, dann zum Beispiel die Eltern deiner Frau sind bedürftig, dann gib ihr manchmal 100 Euro und schick das deiner Mutter. Damit sie mit ihr zufrieden sind. Und wenn sie mit ihr zufrieden sind, ist es eine leichtere Sache dann, dass sie ins Paradies kommt. Also unterstütze die darin. Oder gib ihnen Geschenke, dass sie zufriedener sind mit ihrer Tochter. Ja. Ein Ehemann soll auch unbedingt ja, nie Spaß machen mit seiner Frau. Ja, nie, man soll nicht so hart und so grob sein. Oder es gibt ja die Männer, besonders in arabischen Ländern oder ältere Männer, oder auch manchmal bei den Berbern gibt es das, oft ja nie, dass manche oder so ältere Leute, dass sie sagen, nee, du darfst mit deiner Frau niemals lachen. Wenn du einmal mit ihr lachst, dann ist vorbei. Dann steigt die auf deinen Kopf, dann macht die mit dir, ja, subhanallah. Oder darfst du niemals ein schönes Wort sagen. Muss immer hart sein, wie in der Armee, ja, wie der Kommandeur. Und das ist natürlich falsch. Ein Mann kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie ihr kennt, der sagte zu ihm, der sah, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seinen, wie der Al-Hussein oder Hassan al-Hussein geküsst hat, seine Enkelkinder geküsst hat. Dann sagt er zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Subhanallah, Bruder, kannst du bitte draußen telefonieren? Ja. Taib, dann sagte der Prophet Muhammad, sagte er zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn du, der Prophet, aber das ist ja nicht die Sache, mach mal einen durcheinander, dass man ganz, wer weiß. Dann sagte der Mann zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, was, o Gesandter, du küsst dein Enkelkind? Wallah, ich habe, ich weiß nicht, diese 13 Kinder oder so, ich habe noch nie in meinem Leben einen von ihnen geküsst. Was sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihm? Er sagte, was soll ich für dich tun, wenn Allah die Barmherzigkeit aus deinem Herzen entrissen hat. Hey, das ist Barmherzigkeit. Das ist Gnade und Barmherzigkeit, dass du deine Kinder küsst und umarmst oder deine Frau irgendwie ein schönes Wort sagst oder sie umarmst. Das ist Barmherzigkeit. Wenn einer sowas nicht macht, dann hat er überhaupt keine Barmherzigkeit. Yani in seinem Herzen und dann kann er auch, yani, dann ist es auch traurig, weil dann Allah weiß, ob der Alabama mit ihm barmherzig sein wird. Weil wir gesagt haben, der Prophet Muhammad sagte, der Alabama wird barmherzig sein mit denjenigen, die auch barmherzig sind. Deswegen yani, soll man mit seiner Frau auch Spaß machen. Und wie der Prophet Muhammad gemacht hat, ein Wettrennen mit der Ehefrau. Der Prophet Muhammad nach einer Schlacht mit den Sahaba, was macht er? Der sagt, er lässt die Armee vorgehen. Der macht Wettrennen mit Aisha und dem Mann. Der Prophet Muhammad war yani, um die 60 Jahre alt. Und die Aisha sehr, sehr, sehr jung. Er hat die Wettrennen gemacht. Der Gesandte Allahs, der Prophet, der Gouverneur, der alles, Kommandeur der Armee, der hat Kontakt mit Allah Azza wa Jal. Der macht auch Späßchen mit seiner Frau. Und dann, als Aisha mit einer anderen Frau, des Propheten Muhammad zusammen gegessen haben, da hat die aus Eifersucht, die eine Frau, hat ihre Hand ins ich glaube, Aisha war so noch. Hatte ja nie, und die andere war, Allah entweder Zainab, aber ich bin mir nicht sicher, hat ihre Hand in die Suppe gesteckt und auf die andere Frau in ihr Gesicht geschmiert. Eifersucht, ja, die Frauen sind so, subhanallah. Was macht der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Schaut ja nicht, subhanallah. Normalerweise, ihr würde direkt so ein Haken kommen, bah! Ja, kann sein. Besonders wenn er Boxer ist. Oder so. Dann lag er dazu, dass seine Faust immer kitzelt. So. Yani, da würde ein unser einer Probleme machen daraus. Ein Theater machen, einen Iran daraus machen. Was macht der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Barmherziger Mensch, der sagt zu der anderen Frau, schenk mal deine Hand in die Suppe, schmier ins Gesicht. Hand ins Gesicht schmieren. Beide sind voll verschmiert im Gesicht mit Suppe. Der Prophet ist lacht sich kaputt. Fertig ist die Sache. Die ist geklärt. 1-1. Der Prophet macht was zu lachen und keiner geht aus dieser Situation heraus und hat Probleme und Streit und Schlägerei und Eheprobleme und scheide. Ja, deswegen sollen wir versuchen, sage ich, nach der Sunna zu leben. Deswegen ein großer Tipp. Hört euch einfach Geschichten an, wie der Prophet Muhammad mit seinen Frauen gelebt hat. Wie die Sahaba mit ihren Frauen gelebt haben. Man soll Spaß machen, man soll wetteifern, man soll vielleicht ein Wettrennen machen. Man soll ja nicht barmherzig sein zu seiner Ehefrau. Ein Mann muss aber auch unbedingt Mann sein und Männlichkeit haben. Ja? Ein Mann muss unbedingt ein Mann sein und männlich sein. Es kann nicht sein, dass eine Frau ihren Mann kommandiert. Wallahi, diese Ehen werden niemals glücklich enden. Die werden ein schnelles Ende haben. Und ich habe ja nie, manchmal man versucht jetzt zu schlichten zwischen Eheproblemen, ja nie, wir bekommen ja die Probleme öfters mit. Und halt oft sind diese Probleme so. Und ich kenne das sogar aus dem Verwandtenkreis leider in manchen Familien, wo die Ehefrau die Hosen angezogen hat und die Amama angezogen hat, sagen wir mal besser. Und der Mann den Niqab angezogen hat und dann macht die Frau mit dem Tak Tak. Wo warst du? Wohin? Komm rein, geh raus, geh holen, wo warst du? Ja, dann so eine Ehe wird niemals glücklich. Auch wenn die so tun, als würden die islamisch leben oder einen Bart haben und die Optik von Muslimen haben. Und dann, das wird dann niemals eine glückliche Ehe. Eine glückliche Ehe ist dann, wenn der Mann ein Mann ist, jeglicher Hinsicht, und in diesem Mann gehört, wie wir gerade gesagt haben, auch Spaß zu machen, auch zu lachen mit der Frau oder sie zu kitzeln oder was auch immer. Das gehört auch dazu. Genauso wie es auch dazu gehört, ein richtiger Mann zu sein. Dass man auch einen Befehl geben kann, dass man die letzte Entscheidung selber trifft. Und dass man auch, dass das durchgeführt ist, was der Mann auch sagt. Besonders natürlich, wenn das eine Sünde ist, dann natürlich gehorcht keinem Geschöpf, einem anderen Geschöpf, wenn es eine Ungehorsamkeit ist. Aber ansonsten soll ein Mann sein. Ein Mann soll für seine Frau finanzieren und nicht die Frau den Mann. So eine Ehe ist Katastrophe. Wenn es die Frau macht das gerne und der Mann ist zum Beispiel im Rollstuhl oder so, ist eine andere Sache. Ausnahmesituation. Aber im Normalfall, der Mann muss für die Frau finanzieren. Und der Mann muss den Lebensunterhalt der Frau finanzieren und garantieren. Und nicht andersrum. Leider heutzutage, Allah, es gibt Leute, und das sind keine Männer, beziehungsweise, ich sehe mich sowieso selber auch nicht leider als Mann, sondern nur männlich erschaffen. Möge Allah aus mir auch und aus euch allen, aus uns allen einen Mann machen, oder Männer machen. Aber ein Mann, ja nicht wenigstens in der Ehe, sag ich mal, sondern ein Mann sein. Es kann nicht sein, dass die Frau, dass der Mann zu Hause sitzt. Oder es gibt Leute, die leben so. Und ich habe das oft mitbekommen, durch Mails von Schwestern oder so, dass die Frau arbeiten geht, Miete zahlt und der Mann sitzt zu Hause rum. Und eine absolute Katastrophe. Und so eine Ehe wird niemals glücklich. Niemals glücklich enden sowas. Deswegen, soll der Mann ein Mann sein in jeglicher Hinsicht. Er soll seinen Mann stehen und wissen, wie man allgemein mit der Frau umgeht. Man soll barmherzig sein, man soll lachen, man soll ihr auch schöne Worte sagen. Oder ist es manchmal schwer für uns, weil wir so in groben Verhältnissen, man ist aufgewachsen in einer Familie, wo jeder mit dem anderen Streit hat und wo keiner dem anderen ein schönes Wort sagt. Leider sind wir so aufgewachsen, aber da müssen wir uns versuchen, selbst zu erziehen. Und viele von uns, es fällt ihnen schwer, zu der eigenen Familie gute Worte zu sagen. Oder zu seinem eigenen Bruder oder zur Schwester zu sagen, ich liebe dich. Oder ich liebe dich für Allah. Oder zu der eigenen Mutter. Ich habe selbst ehrlich gesagt, ich weiß nicht, vielleicht, ich habe 2 Jahre ungefähr oder 3 Jahre mit meiner Nefs gekämpft, bis ich das erste Mal den Fuß von meiner Mutter geküsst habe. Ich musste mich nur dazu zwingen, es war so schwer für mich. Obwohl das eines der normalsten Sachen ist. Die Gelehrten sagen, die raten dazu, küss den Fuß deiner Mutter. Deine Mutter, die hat dich getragen mit Schmerzen. Das ist ein Notfall. Möge Allah sagen, unsere Mütter erbarmen und uns verzeihen für das, was wir ihnen angetan haben und da antun. Deswegen, wie gesagt, es ist ja keine Schande, dass du deiner Frau eine schöne Sache sagst, ein schönes Wort sagst. Nee, man darf auch yani, Romantiker sein. Man darf romantisch auch sein, ist kein Problem. Weil der Prophet Muhammad, das ist unser Lehrer, unser Vorbild, war Romantiker. Ja, der war auch romantisch. Leider yani, ist es schwer für uns, weil wir in anderen, yani, viele von uns anders aufgewachsen sind. Aber soll man wenigstens versuchen, ein bisschen. Eine ganz wichtige Sache, man soll großzügig sein, liebe Geschwister. Und yani, willst du yani, allgemein die meisten Menschen yani, gewinnen, sei ein großzügiger Mensch. Mach Geschenke, schenk ihnen, wenn du möchtest, Geld, Schokolade, ja, nicht yani, die billigste, sondern gute, leckere Schokolade. Yani. Mach denen schöne Geschenke, oder die Menschen werden alle ein Ohr für dich haben. Dann kannst du auch viel besser Dauer machen. Und auch die Beziehung zwischen Mann und Frau. Yani. Allgemein, der Mann, der Mensch, der hasst Geiz. Der Mensch im Allgemeinen hasst Geiz. Außer bei Mediamarkt. Aber im Allgemeinen, bei den Kuffari, ja, so sagen, aber im Allgemeinen, yani, ein Mensch verabscheut Geiz. Das ist eine sehr, sehr schlimme Angewohnheit oder eine sehr, sehr schlimme Charaktereigenschaft. Wie der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, yani, oder wie Allah s.a.w. sagt im Koran, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسِ وَلَيْكُمْ لَقَدِيلَ سَعَلَى أَنْ رَيَا يعني von den Eigenschaften der Heuchler, von den Munafiqin, ist es geizig zu sein. Von den Zeichen der Heuchler ist es geizig zu sein. Yani, wenn die Infaq machen, وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ sagt Allah Azzawajal in Surah Tauba, Surah Nummer 9. Und sie spenden aus, nicht als dass sie im gleichen Augenblick es verabscheuen. Geizig. Das sind die Zeichen von den Heuchlern. Deswegen, yani, achte darauf, dass du keine Zeichen hast von den Heuchlern. Deswegen, yani, wenn du deine Frau gewinnen willst, dass sie dich mag und so weiter, sei großzügig zu ihr. Schenke, Wallah, das ist normalerweise keine schwere Sache. Yani, für uns, yani, manchmal ist es, yani, manchmal denkt es unmännlich, deiner Frau Blumen zu schenken. Oder wenn die das mag, dann schenke ihr Blumen. Ab und zu mal, ist doch kein Problem. Ganz einfach. Und wenn du ein armer Student bist, dann geh irgendwo eine Flüten draußen. Und manchmal ist es dann für sie noch schöner, noch romantischer. Weißt du, ich habe die für dich extra geflüht. Ja? Schenk ihr manchmal eine Blume, ein Parfüm. Parfüm ist sowieso für dich sozusagen. Aber yani, schenk ihr einmal ein Parfüm, schenk ihr dieses, kauf ihr. Und sei nicht geizig. Yani. Und nein, da wirst du das Herz deiner Frau gewinnen. Weil Großzügigkeit lieben alle Menschen. Alle Menschen lieben Großzügigkeit. Und deine Frau auch. Die gehört auch zu ihnen. Deswegen willst du ihr ihr Herz gewinnen, dass sie auch ein Ohr für dich hat, dass sie dir mehr gehorcht. Und je mehr dich deine Ehefrau liebt, glaub mir, je mehr dich deine Ehefrau liebt, sie macht alles. Sagst du ihr, wir machen morgen Hijra, wir gehen nach Madagaskar, nach Malediven, ja? Okay, Malediven würde sowieso jeder ja sagen. Wir gehen morgen nach wohin? Afghanistan, Pakistan, ihr seid alle Touristen, Terroristen. Nein, also egal, sagst du hier, wir gehen morgen in den Niger ziehen wir. Wo die Armen, wo die Leute verhungern oder nach Somalia oder, sie sagt ja okay. Sag jetzt die Regierung, ja okay, mach das ja okay. Wenn die dich voll liebt, eine Frau, die ihren Mann voll übertrieben liebt, die macht alles für diesen Mann. Deswegen versuche, dass sie dich liebt. Sei gerecht, sei großzügig, sei ein Mann, ja, unterstütze sie ja nicht zum Guten und so weiter. Versuche ihr Herz zu gewinnen, dann wird sie wirklich alles für dich machen. Und wenn du ein guter Gläubiger bist, wohin wirst du sie führen? Nicht in die Disco, nicht in die Hölle, sondern du führst sie Allahs Weg. Lass uns in die Moschee gehen, lass uns lernen gehen, lies bitte das, bring bitte den Kindern das bei. Die wird dir gehorchen zu haben. Aber wann die glücklich mit dir ist? Und da trägst du einen großen Beitrag. Yani, ob sie mit dir glücklich ist oder nicht, da hast du ja nie, das hast du ja nie, dir auch, yani meist entweder zu verdanken oder du musst dich selbst tadeln. Je nachdem, wie du zu deiner Frau bist. Sei gut zu ihr, sei großzügig, sei lieb, sei yani, zeige ihr, dass du ja nie Interesse hast, dass sie ins Paradies kommt, dass sie ja nie und so weiter und so fort. Yani, viele Punkte, die wir yani, aufgezählt haben, dass du auch Zeit für sie hast, manchmal nicht. Yani, es gibt Leute, die in diese Extreme fallen, gar keine Zeit haben für die Familie. Und das ist ja nie falsch. Der Prophet Muhammad wurde gefragt, oh Gesandter Allahs, welche Sadaqa, welche Spende ist die beste? Für den Dschihad, für die dies, für den das, sagt er, nein. Die Sadaqa für deine eigene Familie ist die beste. Und manche von uns leider, von den Muslimen, der geht einkaufen Und dann an der Kasse, die sagt, 67 Euro. Boah, der gibt das, der überlegt sich, ey, soll ich lieber was zurückgeben? Vielleicht ist da irgendein Pudding zu viel oder so. Ja? Der will nicht ausgeben. Nein, Subhanallah. Gib das der raus und sei froh, du wirst dafür belohnt. Das ist deine Pflicht, für sie auszugeben. Und das ist die beste Sadaqa, die du machst für deine Ehefrau, für deine Kinder, für deine Eltern. Subhanallah. Und wenn du online, wir haben ehrlich gesagt, die Zeit ist eigentlich vorbei. Machen wir vielleicht mal ein, zwei Minuten. Und normalerweise müsste ich jetzt gleich anfangen mit den Frauen, die Frauen ja nie dran nehmen. Habt ihr schon gemacht? Okay, dann ist gut. Ja, nee, aber die Zeit ist halt nicht dafür da, aber dann war das inshallah dann ein Vortrag, ja, nee, für die Seite, ja, nee, für den Mann, für den Ehemann, wie er eine glückliche Ehe gestaltet und seine Ehe und seine Familie glücklich gestaltet, damit er auch im Nachhinein, im Jenseits, inshallah eine schöne und glückliche Ehe führen wird, und zwar da, wo die Glücklichen leben werden, im Paradies, in der Obhut und der Barmherzigkeit Allahs Azza wa Jalla. Na, und ich denke ja nie, der Bruder wollte, dass ich um 10 nach Schluss mache. Ja. Also wie gesagt, ja nie, das war im Großen und Ganzen, waren das ja nie so einige Punkte, die mir jetzt ja nie sozusagen eingefallen sind, auf die man achten sollte, Ehe führt und so weiter. Und Allah Azza wa Jal weiß es am besten. Habe ich einem etwas Gutes gesagt oder etwas Richtiges gesagt, dann war das von Allah Azza wa Jal einzig und alleine. Habe ich natürlich etwas falsch gesagt oder einen Fehler gemacht, dann ist das durch meine Person oder durch den Satan. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Ich danke nochmal im Nachhinein den Brüdern dieser Moschee, dem Vorstand, sehr. Möge Allah Azza wa Jal ihnen diese ganzen Vorträge, diese Gebete, diese Afkar, diese Hadithe, die rezitiert worden sind, und diese Afkar, die gemacht worden sind, und diese Liebe, die sich gemehrt hat zwischen den Geschwistern und so weiter, möge Allah diese ganzen Taten auf ihren Konten im Akhira, Yawm al-Qiyamah, festhalten, möge Allah diese vervielfachen, möge Allah Azza wa Jal sie und ihre Familien beschützen in Dunya und Akhira, dafür, dass sie die Türen aufgemacht haben für die Da'wah, und dafür, dass die Muslime inshallah mit solchen Vorträgen und mit Erinnerung einfach an Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal näher kommen und vielleicht schönere und bessere Familien gestalten, ihr Leben islamischer gestalten, bessere Muslime werden, ihre Akhlaq ändern, damit es auch der Umma überall besser geht. Möge Allah, wie gesagt, ihnen Jannat al-Firdaus dafür geben und uns allen. Und deswegen, weil der Prophet Muhammad es auch gesagt hat, derjenige, der nicht dankbar ist für den Menschen, derjenige ist auch nicht dankbar Allah. Deswegen müssen wir auch immer dankbar sein. Und noch dazu entschuldige ich mich, wallahi, von tiefstem Herzen sehr bei Ihnen, bei den Brüdern, die diese Moschee führen, sehr für die Fehler, für meine oder die Fehler der Brüder, für den Dreck oder für das schlechte Benehmen oder laut sein oder draußen sich falsch verhalten oder irgendwo sich falsch zu verhalten. Ich entschuldige mich wallahi von tiefstem Herzen dafür. Möge Allah also uns in die Recht leiten und uns Recht leiten und uns bessere Akhlaq schenken und alle vergeben, und möge Allah also aus uns eine Umma machen, die zum Guten gebietet und das Schlechte verbietet. Und möge Allah ganz besonders aus uns solche machen, die das selber machen, was sie sagen, und die dem Besten folgen von dem, was sie hören. Die dem folgen und die das in ihrem Leben umsetzen, was sie auch hören. Und jazakum Allahu khair, wa akhiru da'wana, an alhamdulillahi rabbil alameen. Ummahu ya, ummahu la, la tahzani.